In diesen Wochen haben viele von uns mit Husten, Heiserkeit und Halsschmerzen zu kämpfen und greifen dabei zum guten alten Eukalyptusbonbon. Mancher wird sich bei dem Geschmack unweigerlich an den Inhalt von Omas Handtasche erinnern oder aber an eine Reise nach Australien oder in den Süden Europas, wo die Eukalyptusbäume wunderbar Schatten spenden. Unser Ernährungsexperte, der Lebensmittelchemiker Udo Pollmer, hat sich viele Eukalyptusbonbons auf der Zunge zergehen lassen, während er ihre Substanz erforscht hat. Mahlzeit, Herr Pollmer. Mahlzeit. Woher kommt denn das Eukalyptusöl in unseren Halsbonbons? Also unser Eukalyptusöl hier kommt vor allem aus Spanien und dort werden die aus Australien stammenden Bäume in entsprechenden Plantagen angebaut und die wachsen ja unglaublich schnell und die können eine Höhe von bis zu 150 Metern erreichen. Und da man aber als Rohstoff für die Ölgewinnung vor allem die Blätter und Triebspitzen braucht, werden die Bäume, um sie einfach besser abernten zu können, komplett gefällt. Und das Holz, das wird dann beispielsweise verwendet, um die fahrbaren Destillationsanlagen befeuern zu können. Und das dabei gewonnene Rohöl, das wird dann zur Entfernung von Verunreinigungen mit Lauge behandelt und anschließend zur weiteren Aufarbeitung fraktioniert destilliert. Und der wichtigste Aromastoff im Eukalyptusöl, in unserem Eukalyptusöl hier, das ist das Ziniol. Und im Handel befinden sich vor allem Eukalyptusöle mit einem Gehalt von etwa 80-90% Ziniol. Die meisten empfinden beim Lutschen von Eukalyptusbonbons tatsächlich Erleichterung in den Atemwegen. Kann man das wissenschaftlich bestätigen? Im Prinzip ja. Also das Öl wirkt tatsächlich gegen eine ganze Reihe von Erregern, insbesondere gegen allerlei Viren und Bakterien, die Erkrankungen der Atemwege auslösen. Und der Hauptwirkstoff, das Ziniol, das ist aber auch wirksam zum Beispiel gegen diverse Pilze und Hefen wie Trichoderma oder Candida. Dass man aber beim Atmen sich freier fühlt, das hat einen ganz anderen Grund. Und zwar die Wirkung auf die Atemwege wird über die Kälterezeptoren in der Nase vermittelt. Die Nasenschleimhaut schwillt durch Eukalyptus nicht ab. Man hat zwar das Empfinden, aber es passiert nicht. Der Effekt kommt daher, dass die Kälterezeptoren aktiviert werden und dadurch spürt man den Luftzug beim Atmen stärker. Und dadurch entsteht das Gefühl des besseren Durchatmens. Anders ist es wiederum beim Hustenreiz. Der Hustenreiz wird durch das Ziniol tatsächlich unterdrückt, aber man weiß bis heute nicht, wie das funktioniert und woran das liegt. Sie sprechen immer vom Bestandteil Ziniol. Hat man denn auch mal das vollständige Eukalyptusöl getestet? Ja, das hat man schon, aber das bringt nicht viel. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Zusammensetzung dieses Öls in einem wirklich weiten Bereich schwankt, und zwar so sehr, dass man bis heute nicht mal weiß, wie viele verschiedene Arten von Eukalyptusbäumen es überhaupt gibt. Denn je nachdem, woraus Sie das ätherische Öl gewinnen, haben Sie auf einmal völlig andere Mixturen. Es gibt eine Art, die liefert bis zu 70% Ziniol. Die nächste hat stattdessen bis zu 70% Zitronellal drin. Aber von dem jeweils anderen Aromastoff ist nichts dabei. Und zu allem Überfluss gibt es dann noch bei einer derselben Art auch noch unterschiedliche Formen mit der Folge. Da haben Sie zwei gleiche Eukalyptusbäume und die liefern, obwohl sie eigentlich die gleiche Art sind, ganz andere ätherische Öle. Und das ist halt die Krux auch mit den Naturpräparaten. Niemand weiß, was da dann wirklich drin ist. Ist das denn bei einem so traditionellen Produkt wichtig? Ja, ich denke schon. Und zwar einfach deshalb, weil das Eukalyptusöl nicht zwangsläufig harmlos ist, auch wenn wir es überall bekommen können. In der einschlägigen Fachpresse, in den Lehrbüchern der Pharmakologie und der Toxikologie, da wird das Öl des Baumes generell als giftig gewertet. Und zwar speziell dann, wenn es verzehrt wird. Und es ist in der Tat dokumentiert, dass bereits 5 Milliliter des Öles beim Erwachsenen zum Tode führen können. Andererseits haben andere Menschen die 40-fache Dosis überlebt. Und ich vermute, das ist nicht nur eine Folge der unterschiedlichen Empfindlichkeit, sondern das dürfte wesentlich auch mit den starken Schwankungen in der Zusammensetzung der Öle zusammenhängen. Heißt das, Sie warnen jetzt vor dem übermäßigen Lutschen von Eukalyptusbonbons? Nein, beim Lutschen von Eukalyptusbonbons passiert rein gar nichts. Einfach deshalb, weil uns die Schärfe davon abhält, mehr zu verzehren, als uns gut tut. Solange es schmeckt, ist keine Gefahr im Verzug. Im Gegenteil, da haben wir es mit einem echten Functional Food zu tun, einem Lebensmittel mit gesundheitlicher Wirkung. Aber wer glaubt, Medizin hilft nur dann, wenn es bitter schmeckt oder im Mund brennt, der geht natürlich ein Risiko ein. Denn mit diesem Öl schützt sich der Baum beispielsweise vor Schädlingen. In der dritten Welt wird das Öl diverser Eukalyptusarten zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt. Und sogar auch am Menschen, eine Mischung aus Pfefferminzöl, benutzt man, um Kopfläuse abzutöten. Und lediglich der in Australien heimische Koalabär. Der hat es geschafft, ganz spezielle Entgiftungstechniken zu entwickeln, damit er sich von den für uns giftigen Blättern nähren kann. Und der kann sich Tag für Tag daran satt essen.